Erst an jenem Tag schenkte König Ahasveros der Königin Esther das Haus von Haman, der ein Feind der Juden war. Mordechai dürfte nun zum König kommen, weil Esther ihm erklärt hatte, dass sie mit Mordechai verwandt war. Zweiter, der König nahm seinen Siegelring, den er zuvor Haman weggenommen hatte, und gab ihn stattdessen Mordechai. Danach beauftragte Esther Mordechai damit, das Haus von Haman zu verwalten. Dritter, Esther sprach noch einmal mit dem König, wobei sie weinte und vor ihm auf die Knie fiel. Sie bat ihn inständig um Gnade, damit er den bösen Plan verhinderte, den Haman gegen die Juden vorbereitet hatte. Vierter, als der König Esther das goldene Zepter entgegenstreckte, stand sie auf und trat direkt vor ihn. Fünfter, sie sagte, wenn es dem König gefällt und er mich mag, soll er einen neuen Befehl schreiben lassen. Dieser Befehl soll die Briefe von Haman ungültig machen, mit denen er die Juden in allen Provinzen töten wollte. Sechs. Sie fügte hinzu, dass sie es niemals ertragen könnte, wenn ihr eigenes Volk vernichtet würde und so viel Unglück über ihre Verwandten käme. Siebter, daraufhin antwortete König Ahasveros der Königin Esther und dem Juden Mordechai, dass er Esther bereits das Haus von Haman gegeben habe. Er erklärte auch, dass Haman hingerichtet wurde, weil er die Juden angreifen wollte. Achter, der König sagte, schreibt nun im Namen des Königs über die Juden, was ihr für richtig haltet, und versiegelt es mit meinem Ring. Ein Brief, der mit dem königlichen Siegel verschlossen ist, kann nämlich nicht mehr zurückgenommen werden. 9. Am 23. Tag des dritten Monats wurden die Schreiber des Königs gerufen, damit sie Mordechais Anweisungen aufschrieben. Diese Briefe wurden an die Juden und die Verwalter der 127 Provinzen geschickt, und zwar in der jeweiligen Sprache jedes Volkes. 10. Mordechai ließ die Briefe im Namen des Königs schreiben und versiegelte sie mit dem Siegelring, bevor er sie durch schnelle Boten auf königlichen Pferden verschickte. 11. In diesen Briefen erlaubte der König den Juden in jeder Stadt, sich zu versammeln, um ihr Leben zu verteidigen. Sie dürften jeden angreifen, der sie bedrohte, und auch den Besitz ihrer Feinde als Beute behalten. 12. Dies sollte an einem einzigen Tag in allen Provinzen geschehen, nämlich am 13. Tag des 12. Monats. 13. Der Text des Briefes wurde als Gesetz in jeder Provinz veröffentlicht, damit alle Völker Bescheid wussten und die Juden bereit waren, sich an ihren Feinden zu rächen. 14. Die Boten ritten auf ihren schnellen Pferden so schnell wie möglich los, nachdem das Gesetz in der Festung Susa bekannt gegeben worden war. 15. Mordechai verließ den König in prächtigen königlichen Kleidern aus blauem und weißem Stoff und trug eine große goldene Krone. Als die Menschen in der Stadt Susa ihn sahen, jubelten sie und freuten sich sehr. 16. Für die Juden begann eine Zeit voller Glück und Freude, in der sie überall respektiert und geehrt wurden. 17. In jeder Stadt und jeder Provinz, in der das Gesetz des Königs ankam, feierten die Juden große Feste. Viele Menschen aus anderen Völkern wurden sogar selbst Juden, weil sie große Angst vor der Macht der Juden bekamen.